Deutschlandfunk Kultur Tonart. Musikerinnen und Musiker in normalen Zeiten reisen wahnsinnig viel, weil natürlich Konzerte gespielt werden müssen, manchmal einfach auch nur Promotourneen abgehalten werden müssen. Also sie sind viel unterwegs und das ist natürlich auch anstrengend, fast an jedem Tag ein neuer Ort, an jedem Abend eine neue Bühne. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten der Bewegung. Einfach mal die Instrumente einpacken, in den Bus steigen und los, hin zu neuen Orten und Begegnungen. Mit Leuten, die man vielleicht vorher noch gar nicht richtig kennt, an ungewöhnlichen Orten und ohne den Druck jetzt irgendwie liefern zu müssen. Vor 3 Jahren hat das finnische Elektro-Jazz-Trio Elefantry genau so eine Reise unternommen. Wie inspirierend und intensiv sich die verschiedenen Orte auf Personen und also Orte und Personen auf ihre Musik ausgewirkt haben, das kann man jetzt nachhören, denn die haben eine Platte gemacht, die heißt Hachi. Ja, Hachi, genau. Und kommt morgen raus. Also auf jeden Fall schon mal digital. Läden haben wir eh geschlossen. Man braucht eh einen negativen Test, um in den Plattenladen zu kommen. Naja, wie auch immer. Götz Steger hat sich das alles mal angehört und stellt uns dieses außergewöhnliche Projekt jetzt vor. In Zeiten, wo das Wegfahren nicht ratsam ist, ist es doch eine gute Gelegenheit, sich von Musik mit auf die Reise nehmen zu lassen. Elefantry aus Finnland bieten mit ihrem Album eine ideale Mitfahrgelegenheit. Ein Trio, deren stilistische Unbekümmertheit und Reichweite aus allem schöpft. Von Ambient Jazz bis Electronica, harschem Noise bis spiritueller Andächtigkeit. Jeder Genrebegriff wirkt gekünstelt. Bei einer Band, die auf mittlerweile 6 Alben nicht nur Grenzen überschreitet, sondern völlig außer Acht lässt. Beste Reisebedingungen also. Man besucht 8 verschiedene Orte mit 8 verschiedenen Perkussionistinnen. Ein echter akustischer Roadtrip also, aber eigentlich aus einer Not heraus entstanden. Our previous drummer Tatu Rönkö, he moved to Germany and left the band, so we were without a drummer. And at that point we got this vision of maybe making an album with several different drummers. And then we found applied money from Kone Foundation and then we could do the project and travel to 8 different countries. Als der ursprüngliche Drummer wegzog nach Deutschland, kam man auf die Idee, ein Album mit verschiedenen Drummern zu machen. Die Finanzierung beantragte man bei einer Stiftung. Sagt Paul Lütinen, Saxophonist von Elefantry, den ich in seinem Sommerhaus am See erreichte. Als er und die beeindruckende Sängerin und Keyboarderin Anni Eli sowie Tonmann Jonas Saikkonen sich die Route zurechtlegten, hatte die Band längst einen neuen Drummer namens Olavi Luivuori. Er und besagtes Sommerhaus waren Startpunkt des Trips. Auf dem Bildschirm konnte ich während des Gesprächs mit Pauli hinter ihm durchs Fenster schauen, ungefähr dorthin, wo er bei den Aufnahmen das Mikro postiert hatte, zum Aufnehmen der Vogelgeräusche, denn jeder Track sollte ein Gefühl für die Umgebung, in der er entstand, transportieren. We wanted to get the feeling from each place. Since we did the recordings here at this summer cottage, there were so many birds around, like thousands of them. So I just put the microphone in the forest besides the lake and it got so much different sounds. It's me. Eine der Stationen war ein Mausoleum in Oslo mit einem Hall von 14 Sekunden, den Stimme und Saxophon mit nachklingenden Arpeggios auskosten. Gastgeber war hier Terje Isungset, bekannt durch seine Instrumente aus Eis. Hier benutzt er unter anderem Steine. Die Drummer auf dem Album sollten große, aber möglichst unterschiedliche Persönlichkeiten sein. Dieses Kriterium zu erfüllen, ist ihnen, so sagt Paul Lütinen selbst, unbedingt gelungen. Hier sind Elefantry im Elsass, in der Künstlerresidenz Collectif Art de Possible, und trafen dort auf Yuko Oshima, eine Drummerin mit Free-Jazz-Ansatz und Punk-Wurzeln. Dort war gerade jemand verstorben. Die Atmosphäre von Fassungslosigkeit, Trauer, aber auch Trost schwingt hier mit. Solace. Die Namen der Stücke auf dem Doppelalbum Hachi beinhalten die Länder, in denen sie aufgenommen wurden, wie England, Mixtape, aufgenommen in der beengten kleinen Gartenlaube im Osten Londons von Drummer Mark Bell. In Kopenhagen trafen Elephant Tree auf die Schlagzeugerin Lisbeth Diers-Weiting und in Tokio auf Ryusuke Kiyosu. All das war im Jahre 2018. Wie ist das heute in Lockdown-Zeiten, darauf zurückzublicken? It feels like a dream at this point. Beautiful dream. Vor allem aber auch ein traumhafter Genuss für die Ohren ist das Ganze geworden. Hachi von Elephant Tree. Ja, und ab morgen können Sie die auf jeden Fall schon mal streamen. Hachi von Elephant Tree, geschrieben übrigens H-A-C-H-I. Vorgestellt im Deutschlandfunk Kultur.